Die südkoreanischen Bürger und gesellschaftlichen Organisationen wie Menschen für Frieden und Wiedervereinigung, das außerordentliche Maßnahmekomitee zum Schutz des heiligen Ortes Songju des Won-Buddhismus und die Bürgeraktion der Stadt Pyeongtaek gegen Saat und für die Verbannung der Milzbrandbakterien hielten am 28. März vor dem Gebäude des Verteidigungsministeriums die 179. Kundgebung für Frieden und Abrüstung ab und forderten die Einstellung der Stationierung von Saat, was nach den Intrigen der USA und der Behörden ohne gesetzliche Prozesse und Gründe gesetzwidrig forciert wird.